Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Ich möchte mich schon mal in Vorderein entschuldigen, falls ihr irgendwie Windgeräusche hört. Aber das brauche ich, weil sonst ich vermutlich schmelzen würde. Heute reden wir über eine Ego-Shooter-Reihe. Und da ich das irgendwie nicht alleine machen will, habe ich mir den Ego-Shooter-Experten eingeladen, den man sich nur einladen kann. Und zwar den Nicht-Shooter-Spieler Markus. Hey, Markus. Was ist ein Shooter? Hey. Okay, um das Ganze mal klarzustellen. Warum, wie kam das mit dem Nicht-Shooter eigentlich auf? War das nur Saw oder war das... Es war nur doch Saw, weil ich halt so wenig Shooter spiele. Ich habe zwar früher viel mit Shootern am PC zu tun gehabt, dann auch irgendwann mal an der Konsole und habe aber beschlossen, ich möchte lieber was mit einer RPG-Story. Ich mag diese langen 100-Stunden-Story-Games. Okay, also ich weiß, dass du Shooter spielst. Ich weiß, dass du auch Shooter gespielt hast. Wie zum Beispiel Call of Duty und so weiter, das weiß ich. Aber du spielst halt nicht so oft, glaube ich, ne? Kaum. Ja gut, die meisten haben halt nur 0815 Story, ist klar. Und das ist einfach nur... von A nach B rennen und Sachen kaputt ballern, kann ich verstehen, dass das langweilig ist. Aber für mich ist das so irgendwie entspannt. Ich auch. Shooter sind für mich irgendwie entspannt. Ab und zu habe ich auch nichts gegen Shooter, wo ich mal nicht Angst haben muss, in der Story irgendwas zu verpassen, weil wenn ich beim Shooter mal nicht aufpasse, weiß ich trotzdem, wo ich hin muss. Das ist meistens wahr, ja. Kommen wir aber zu der Reihe, über die wir gerade reden wollen. Und zwar ist das die Red Faction-Reihe. Hast du davon einen Teil gespielt? Ich habe Red Faction gespielt für die PS2. Red Faction 2 habe ich gespielt. Aha. Und dann gab es noch eins. Es gab noch zwei danach. Ja, aber eins, das ich noch gespielt habe. Guerilla gab es noch und Armageddon. Also es muss um 2010, 2011 rum gewesen sein, als ich das gespielt habe. Dann war es relativ neu. Kann es sein, dass es Armageddon war? Open World und allem. Nee, dann war es Guerilla. Das war 2009. Das war 2009, weil ich das bei dir gekauft habe und weil wir das bei dir gespielt haben. Das kann sein. Als ich dich damals besucht habe, das war. Habe ich das gespielt, als du da warst. Genau. Sowas aber auch. wer von euch Red Faction nicht kennen sollte, Red Faction ist eine Ego-Shooter-Reihe von dem Studio Volitan. Und es wurde entwickelt von THQ. Zwischen 2001 und 2011 wurden mehrere Teile veröffentlicht. Als ersten Teil von der Ego-Shooter-Reihe gab es Red Faction, der kam 2001 raus und er spielte auf dem Mars. Soweit ich noch weiß, war das, du warst der Hauptcharakter, der Marsarbeiter Parker. du kommst auf dem Mars an, ich glaube, dir wird versprochen, so, ja, komm zu uns, Reichtum, yay, fuck yeah. Und dabei ist es eigentlich nur, schufte dich, bis du tot bist. Und dann fangen die eines Tages an zu revoltieren. Die Leute und du wirst halt unfreiwillig zum Helden und trittst unfreiwillig der Widerstandsgruppe Red Faction bei und kämpfst dann gegen die Rebellen von der Organisation Ultor. Das Spiel endet schließlich damit, dass die Streitkräfte der Erde die Anlage einnehmen und die Arbeiter den Arbeitern die Rückkehr auf die Erde ermöglichen. Weil die sind nämlich da alle unterjocht worden. Ich fand. Das Interessante an dem Game fand ich damals die Zerstörungsmechanik. Falls du dich noch erinnerst, wie das funktioniert hat. Ja, dass du immer von der Wand ein bisschen was absprengen konntest, teilweise sogar Löcher. Ja, ja, du konntest. Du konntest mit Dynamit oder mit Sprengstoff konntest du zum Beispiel anstatt durch Türen, wo du nicht durchgekommen bist, hast du dich einfach drumherum gesprengt. Was ich sehr cool fand. Deswegen fand ich das damals so unglaublich dämlich von Battlefield. Von dritten, ja, oh, die Zerstörung der Umgebung, das hat's noch nie gegeben in dem Game. In dem so, Red Faction? Hallo? Aber gut, Idioten. Und das, du konntest auch mit riesengroßen Bohren durch so Tunnels fahren. Und du hattest halt, die Levels waren halt begrenzt, ist klar, weil du kannst ja nicht Ewigkeiten irgendwie durchbuddeln. Aber es war schon eine geile Idee, dass du dich tatsächlich um so eine Stahltür einfach rumbohrst und danach geht's weiter. Fand ich cool. Ich habe den ersten nie durchgespielt, weil ich einen Bug hatte. Weil ich habe damals die PC, ja, ich hatte damals die PC-Version. Du musstest an einer bestimmten Stelle musstest du Raketen zünden und die sind mit mir nicht hochgegangen. Ich habe das Spiel mehrfach geladen, das hat nicht funktioniert. The Joy of PC Gaming, Freunde. Man wartet einfach auf ein Update, dachte ich immer. Ja, aber das war halt so, ich glaube, ich kannte, damals nannte man das ja noch nicht Patches, damals nannte man das ja noch Spieleverbesserungsprogramm. Content Update. Nee, das hieß tatsächlich Spieleverbesserungsprogramm. Echt? Ja, so hat es die Computer mit Spiele damals so genannt. Katastrophe. Spear hatte damals eine Jugendfreigabe ab 18, oder besser gesagt, keine Jugendfreigabe. Für die deutsche Version sollen laut Angaben der damaligen Gamester Bluteffekte und der Flammenwerfer entfernt worden sein. Es stimmt, es gab keine Bluteffekte in dem Game. Das Spiel wurde am 21. März 2003 indiziert und somit die öffentliche Ausstrahlung des Bewerbens und der Verkauf des Spiels an unter 18-Jährige verboten. Die Indizierung wurde 2016 auf Antrag von THQ Nordic aufgehoben. Somit kann das Spiel auch wieder beworben werden. Ja, sie haben es aufheben lassen, aber nie wieder verkauft. Jetzt keine Version mehr davon gegeben. Warum ein indiziertes Spiel verkaufen? Weil das eigentlich normalerweise nochmal so Nostalgiekohle gibt, aber irgendwie gab es bei denen wohl kein Interesse dran. Yay. Ich kann mich aber tatsächlich großteilig erinnern, dass ich bei Red Faction mehr Multiplayer gespielt hatte als sonst irgendwas. Mit Freunden vermutlich dann mit mehreren. Ja. Ich hab's nie im Multiplayer gespielt. Ich war halt immer so. Bei Shootern ist bei mir immer so das Problem, ich hab immer keinen Bock auf den Multiplayer. Und wenn ich ihn dann anfange, spiele ich ihn zu lange. Das ist mit jedem Multiplayer bloß bei mir so. Ich habe bei Shootern einfach keinen Bock auf den Multiplayer. Und wenn ich ihn anfange, kann ich nicht mehr aufhören, ihn zu spielen. Das ist das Blöde. Damals hatte ich halt kein Internet. Damals habe ich auch keine Freunde. Habe ich halt dieses Spiel nur so gespielt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgespielt, weil es irgendwann halt den Bug gab. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, cool, passt, vorbei. Yay. Relativ nettes 3D-Action-Game, was halt dann irgendwann einen auf die Nerven ging. Uhu. Das war's. Dann gab es... den zweiten hast du auch gespielt, oder? Den zweiten habe ich auch gespielt, ja. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Teil es dann war. Da gab es im Multiplayer entsprechend so eine richtige Wumme mit ordentlich Durchschlagskraft. Im ersten Teil gab es einen dicken Raketenwerfer, das weiß ich noch. Ja, wir haben es früher im Multiplayer immer als unsere Supernova-Kanone, weil da so ein richtig heller Lichtblitz kam und dann ist eigentlich der ganze Raum gesprengt gewesen. Ich glaube, das dürfte der erste Teil gewesen sein, oder der zweite, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Den zweiten Teil habe ich damals gespielt, weil der war als Vollversion auf einer Spielezeitschrift drauf, nach ewigen Jahren. Das heißt, ich habe ihn nicht 2002 gespielt, sondern ein paar Jahre später. Der war ziemlich mittelmäßig. Falls du dich noch dran erinnerst. Also ich fand ihn nicht gut und deswegen habe ich dann noch aufgehört. Den habe ich durchgespielt, aber ich kann mich beim besten Willen irgendwie... Ich glaube, ich habe ihn verdrängt, nachdem ich ihn direkt durch hatte. So, hey, ich habe ihn durch, was habe ich gerade gespielt? Egal, ich spiele was anderes. Nach dem Zerfall der Ultra Corporation im ersten Teil sind viele ehemalige Sklaven zurück auf der Erde geflohen. Doch dort sind die Zustände keineswegs besser. Der Diktator Viktor Sopot unterdrückt brutal die Republik des Commonwealth. Mit der Hilfe von Mars geraubten Nanotechnologie erschuf er ein Heer von Supersoldaten, die er später jedoch aus Angst, dass sie gegen ihn rebellieren könnten, durch seine Elite-Soldaten eliminieren ließ. Nur 6 überlebten und schlossen sich der Widerstandsbewegung an, der bekannten Red Faction, die es im Ziel gemacht hat, Sopot zu stürzen. Die Hintergrundgeschichte der Fortsetzung hat mit dem Original nur wenig Zusammenhänge. Der Name der Widerstandsgruppe ist dieselbe, und auf der offiziellen englischsprachigen Seite findet man ein paar kleine Zusammenhänge. Zu denen gibt es je nach dem Karma. Ach stimmt, ja, du hast zwei verschiedene Enden gehabt. Es gab so ein Karma-System. Echt? Das hast du zwei irgendwie... Enden? Ja, ja, du hast so ein Karma-System gehabt, wenn du aus Versehen Zivilisten erschossen hast, hast du eine Minuskarma gekriegt. Aber wenn du dann die Statuen von dem bösen Sopot kaputt gemacht hast, der überhaupt nicht aussah wie ein böser Russe oder so, hast du plus Sternchen gekriegt. Das weiß ich noch. Das war ein ziemlich belangloser Shooter eigentlich. Er war sehr, sehr belanglos, finde ich. Also ich fand ihn nicht gut, aber auf der deutschen Version war er unglaublich fürchterlich geschnitten. Du hattest kein Blut, du hattest keine Effekte, wenn du halt jemanden erschießt, da ist ja nichts passiert. Okay. Weißt du zufällig, ob sie nicht in der deutschen dann auch Teile von dem Storyplot rausgeschnitten haben? In dem Teil nicht, aber es war halt einfach nur, die haben halt wie immer für den deutschen Markt angepasst. Ich würde jetzt erklären, warum ich so ein echt mieses Erlebnis mit dem Spiel hatte, weil ich dachte immer, viel macht keinen Sinn, kann aber sein, weil Blut gefehlt haben. Es kann sein, ja. Hässlich war es damals schon. Und ist auch hässlich geblieben über die Jahre. Ich habe es dann durchgespielt, immer so in so, keine Ahnung, mal eine Stunde hier, mal eine halbe Stunde da und irgendwann war es dann vorbei. So, hey, yay. Echt, ich habe es durchgezogen. Also ich habe gesagt, es langweilt mich. Ich muss das jetzt durchspielen. Damals hatte man ja noch nicht so viele Spiele. Ja. Dann habe ich mich hingesetzt, habe es ein Wochenende gespielt und dann war es durch. Und ich war froh und habe es nie wieder angerührt. Ja, das war dann, ich hab's dann, wie gesagt, ich hab's dann durchgehabt. Ja, yeah, ich hab's durch. Was hab ich gerade gespielt? Egal, ich spiel was anderes. Das ist halt echt so komplett vergessen, dass es existiert hat. Ja, wie gesagt, belangloser Shooter, den keiner braucht irgendwie. Dann gab es für das N-Gage, kennst du doch das N-Gage? Engaged? Die portale Spielekonsole von Nokia, die gleichzeitig ein Handy sein konnte. Ha? Voll der neue Shit, den kein Schwein haben wollte. Das ist auch nie wieder. Kenn ich nicht. Da gab es doch dafür eine Version dafür. Wurde unter der Leitung von John Romero entwickelt. Wenn man John Romero noch kennt, der hat unter anderem bei der verantwortlich für Daikatana. Der ist auch heute noch unterwegs. Was hat er gemacht gehabt? Daikatana ist Anachronox und oh Gott, was war's noch? Irgendein Ego-Shooter, glaube ich, noch damals. Ich glaube, war's Doom? Doom und Wolfenstein und Quake war auch für bekannt, ja. Und da gab es entwickelt der Spiel. Es war der erste Ego-Shooter für diese Plattform. Die 12 Level umfassende Handlung hielt sich teilweise an die Struktur des Originalspiels. Allerdings verzichten die Entwickler völlig auf die zerstörbare Umgebung. Das heißt, das Gimmick war weg. Per Bluetooth-Verbindung konnten zwei Spieler in einem Deathmatch-Modus gegeneinander antreten. Wow. Es haben sich bestimmt noch nie zwei Leute getroffen, die ein N-Gage hatten in ihrem Leben. Und zweitens war das Spiel. Die Wertung des Spiels war sehr gespalten. GameSpot meckerte die Steuerung, Animationen und niedrige Bildwiederholung. Und ansonsten, es war ausgezeichnet von gerade mal 55%. Dann gab es bis zu 2009 nichts mehr zu Red Faction und urplötzlich erschien dann Red Faction Guerrilla. Wie stehst du zu Red Faction Guerrilla? Es gab einen Grund, warum ich nichts weiter gekauft habe. Red Faction Guerrilla erweist sich immer noch sehr große Beliebtheit. Echt? Weil es, ja, weil es für viele Leute ein absolut Multiplayer dann aber. Die Kampagne. Fantastisches Spiel war, ja, aber die Zerstörungsmechanik war sehr, sehr geil, das gebe ich zu, mit so einem Hammer so zwei so dicke Pfeiler weggehauen, das ist so ein Haus in sich zusammengekracht, war ganz gut. Ich finde das Spiel absolute Scheiße. Ich finde das Spiel von vorne bis hinten absoluter Müll. Die Story ist Schrott, die Technik ist Schrott, die Grafik ist Schrott, die Open World ist Schrott, das Spiel ist Schrott, absolut. Und du sammelst sogar Schrott ein die ganze Zeit, das hatte ich recht. ich finde das Spiel grauenhaft. Ich finde es von der Story, fand ich es einfach nur furchtbar. 50 Jahre nach der Rebellion von Red Faction steht der Mars unter einer neuen Bedrohung namens EDF, Earth Defense Force, ursprünglich von den Arbeitern auf dem Mars zur Hilfe gerufen, um zusammen mit der Rebellengruppe Red Faction gegen die Unterdrückung der Ultra Corporation zu kämpfen, unterdrückt nun diese ihrerseits die EDF der Menschen auf dem roten Planeten. Und der Protagonist Alec Mason will als Bergarbeiter sein neues Leben auf dem Mars beginnen und in den ersten 10 Minuten stirbt sein Bruder und dann geht's los. Und das ist es. Und dann machst du Sachen kaputt. Und dann heißt es, ja, fahre dahin und zerstöre dieses Gebäude. Also fährst du mit dem Auto dahin über ewig lange, hässliche, rote Landschaften und fährst gegen Sachen, die dann irgendwann in sich zusammenfallen. Die Zerstörungsmechanik von den Gebäuden fand ich nett. Dass du aber nur die Gebäude zerstören kannst, fand ich dumm. Du hast die Möglichkeit eigentlich gehabt, eigentlich alles zu zerstören, ne? Mit den ganzen Waffen, die du hattest. Du hattest so riesengroße Sprengsachen. Es sah schön aus, wenn was in die Luft geflogen ist, ne? Aber wenn danach kein Krater übrig bleibt, sondern irgendwie nur das Gebäude in die Luft fliegt, das war's. Ist irgendwie so, boring. Ich habe das durchgespielt, ich habe irgendwann gecheatet, weil das Spiel dir am Ende alles entgegenschmeißt, was es kann. Und das Spiel unfair ist, weil die Gegner immer treffen und die Gegner massig Munition haben und die Gegner auf jeden Fall immer treffen, egal was du tust, egal wo du bist. Und das habe ich irgendwann gecheatet und habe dieses Spiel durchgespielt und habe dann für mich festgestellt, das ist für mich eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Ja, wenn du cheaten musst, damit du es vernünftig spielen kannst, das ist mies. Ja, wie gesagt, es war einfach kacke. Ja, es war einfach fürchterlich. Ähnlich wie im zweiten Teil der Serie ist auch Red Faction Guerilla nur eine bedingte Nutzung der Geomod-Technik möglich. Eine weitgehende Veränderung der Landschaft ist nahezu unmöglich. Lediglich Gebäude und Gegenstände lassen sich zerstören. Im Unterschied zu Red Faction 2 kann man jedoch das Zerstören von Deckungen oder ganzen Gebäuden taktisch nutzen, um beispielsweise ankommende Feindverbände unter den Gebäuden zu begraben oder ihnen den Weg abzuschneiden. Ja, das ist schön, ne? Wenn das funktioniert hätte. Du hast zum Beispiel eine Brücke, die hast du da zerstören können, da hast du so, ist dann so auf so ein paar Autos draufgefallen, ne? Das hat dann auch schön gerumst. Dann da ist ja geil, voll gut. Und dann ist so ein Alarm hochgegangen und innerhalb von 2 Minuten warst du umzingelt und dann warst du tot. Dann. War's. Tschüss. Also ich fand das Ding fürchterlich. Absolut. Ich fand's einfach nicht gut. Ich fand's absolut schlecht. Leider. Also ich war sehr enttäuscht. Es gibt ja auch eine Remastered Edition, wo es auf Mars. Wortspiel. Aha, Wortspiel. Fuck off. Nee, ich find's einfach kein gutes Game. Dafür finde ich den nächsten Teil der Reihe, der bis jetzt der letzte Teil der kam 2011 raus, und zwar Red Faction Armageddon, ein fantastisches, großartigen Shooter. Er war ein fantastisch großartiger Shooter. Ähnlich wie beim Vorgänger Red Faction Guerilla ist das Spiel in der Third-Person-Perspektive gehalten. Die Open World wurde jedoch durch lineare Spielabschnitte reduziert, was dem Spiel sehr viel besser getan hat. Die Handlung spielt im Jahre 2170 auf dem Mars, wo der Protagonist, einer von der Erde stammenden Kolonisten, vor feindlichen marsianischen Kreaturen beschützen muss. Das heißt, du kämpfst gegen... Es ist... Im Prinzip kannst du sagen, Dead Space auf dem Mars. Es ist genau das. Dead Space in Light auf dem Mars. Und das war gut. Das hat Spaß gemacht. Dead Space Light. Ja. Dead Space in Light auf dem Mars. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das war richtig gut. Der lineare Spielabschnitt hat im Spiel mega, mega viel gut getan. Du konntest immer noch Sachen zerstören. Aber das haben sie so ein bisschen in die Story mit eingeflochten. Dass du so diese Marsviecher aufhalten konntest. Das heißt, du zerstöre irgendwie das, damit irgendwie das Loch von den Viechern, wo die rauskamen, dass das da zerstört wird und so weiter. oder du musst hier diese Anlage hier vernichten. Du hast aber auch gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, mit so Nanotechnologie an deiner Hand, das, was du zerstört hast, wieder aufzubauen. Das war cool. Das heißt also, wenn du zum Beispiel so eine Brücke oder wenn du so eine Brücke von den Viechern zerstört wurde, du musstest aber darüber, konntest du mit so einem Handschuh, den du gefunden hast, konntest du das Ganze wieder reparieren. Coole Idee. Coole Idee. Klingt zumindest cool. Coole Idee. Ja. Hab's ja leider nicht gespielt. Es war ein gutes Game. Nach dem Fiasko vom dritten Teil gereicht hat. Nach Guerilla. Naja, verstehe ich. Ich hab den mal irgendwann mal gekauft gehabt für die PlayStation 3 damals online, ich glaube für 10-20 € oder so. Da habe ich nur einen Tag durchgespielt. In so, wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube 13-14 Stunden, irgendwie sowas. 14 bis 16 Stunden irgendwie so, je nachdem wie oft man halt stirbt. Habe ich es durchgespielt und ich fand es fantastisch. Ich fand es großartig. Ich fand es richtig gut. Wie gesagt, das ist mein Lieblings-Red-Faction-Game. Von sehr vielen Leuten das schlechteste Red-Faction-Game betitelt, tatsächlich. Okay. Ich fand es halt absolut großartig. War sehr vorhersehbar und für so ein Action-Spiel war die Story völlig okay. Wie gesagt, Dead Space and Light auf dem Mars, aber war cool. Dann gab es den Film Red Faction Origins, ein Fernsehfilm aus dem Jahre 2011. Spiel zwischen Red Guerrilla und Armageddon. Braucht kein Mensch. Kompletter Schrott. Oh, ich fand den echt mies. Hast du den gesehen? Leider ja. Oh Gott. Ja, hey, ich hab ihn. Ich fand den mies. Ich hab ihn auch gesehen. Ich fand den unnütz. Hier wieder so. Braucht keiner. Braucht keiner. Wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal heute ein neues Rejection zu machen, würdest du es machen oder würdest du sagen, nee, lass mal? Ja, ein Story-Shooter. Mit Rollenspiel-Elementen. Das, wie genau? Das hört sich interessant an. Naja, à la Borderlands. Die haben das, finde ich, cool perfektioniert mit. Du hast diese Quest-Mechanik à la Rollenspiel und dann dieses Shoot and Loot. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wenn es so, ich würde das so machen. Ich würde die Open World wieder aufgreifen und zwar besser machen und so eine Art Far Cry machen. Eine Art Far Cry, nur auf dem Mars. Bei Far Cry hast du ja auch diese Rollenspielelemente drin, wie zum Beispiel, dass du Sachen freischaltest, wie zum Beispiel besser schießen oder sowas, ne? Oder länger laufen oder sowas. Nur halt auf dem Mars. Sowas ähnliches gibt's ja schon in dem DLC von denen, aber dann noch, ich hätte es halt genauso aufgebaut, wie so ein heutiges Far Cry, dass zum Beispiel, dass du Stützpunkte einnehmen musst und so weiter. Oder dass du Sachen Aliens befreist. Ja, dass du befreist und dass du am Ende halt gegen so ein Oberalien antrittst, was so eigentlich was sich so ausgibt als Menschen, dass du halt die ganzen Leute unterjocht. Finde ich geil. Das wäre eine geile Idee. Vergiss dann den Love Interest nicht. Ja, genau, und den brauchst du natürlich auch. Aber soll dann eine Alien-Prinzessin. Ah! Die dann sich entscheiden muss, ob sie Mensch bleibt oder Alien. Ah, oh, fantastisch. Du richtig musst dich entscheiden, ob du ein Alien wirst oder schwanger. Oder so. Oh, geil. Oh, ist ja noch besser. Oh, oh richtig, richtig Stranger Stuff. Gefällt mir. Das finde ich gut. Also so hätte ich es aufgebaut. Weißt du? Wenn ich nochmal die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Übrigens, nachdem die Beziehung von Red Faction 1, 2 und Guerrilla aufgehoben wurde, veröffentlichte THQ am 30. Juni 2017 eine Gesamtausgabe für den PC namens The German Edition in Deutschland. Ja, Edition, also E-D-I-S-C-H-N, also The German Edition in Deutschland, wo alle vier Teile ungekürzt sind. Richtig schön, die Leute nochmal mocken. Dankeschön, THQ. Ja, wie gesagt, also ich hätte wirklich gerne nochmal was dazu gesehen. Gebt mir das, was wir gerade besprochen haben, dann spiele ich's. Oder gebt mir einfach nochmal Armageddon in... Hey, ich spiel's sogar dann auch. Wenn sie da sowas machen, dann spiele ich sogar auch. Ey, das klingt so bescheuert, ich muss das spielen. Das klingt doof, ja. Aber du als Marine musst eine Alien-Prinzessin heiraten und entweder wirst du zum Alien oder schwanger. Yeah! Richtig geiler Shit. Ja, warum eigentlich nicht? Das ist ja richtig schön bescheuert. Richtig schön bescheuertes Game einfach mal wieder machen. So in der Richtung. Aber es wäre cool. Mal gucken. Vielleicht machen sie es ja irgendwann. Wir werden sehen, wenn sie vielleicht nochmal irgendwas aus Bad Faction machen oder nicht. Bisher ist die Serie tot seit 2011. Was ich der letzte Teil hat sich gut zu dir verkauft. Der war auch sehr, sehr unbeliebt, aber ich fand den halt eigentlich der beste Teil der Reihe. Weil das Spiel mal Konsistenz hatte und nicht nur Bullshit-Mechaniken in einer schlechten Open World. Ja. Damit würde ich sagen, beenden wir unseren kleinen Ausflug in die gute Red Faction-Reihe. Ich danke dir, Markus, dass du hier da warst. Wieder gern. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber benutzt einfach den Raketenwerfer. Da geht er besser um die Ecke, wenn irgendein Stahltür im Weg ist. Macht's gut.